Meine Damen und Herren, es folgt nun das Hörspiel. Günther Heerburger, bekannt durch seine Romane, schrieb vor 2 Jahren für den Südwestfunk einen umfangreichen Dialog zwischen einer Mutter und ihrer offensichtlich kranken Tochter. Das Gespräch, von den Fragen des Kindes immer wieder in Gang gesetzt, durchläuft eine breite Skala von Empfindungen und Gefühlen, die hinter den Worten mitschwingen, aber den eigentlichen Inhalt bilden. Der Hörer wird Geduld haben müssen, schreibt ein Kritiker. Er wird dann aber belohnt durch die subtile Inszenierung eines Textes, der Erschütterung auslöst. Der Garten. Hörspiel von Günther Heerburger. Musik Peter Zwetkow. Regie Hermann Naber. Mama? Brauch Milch. Ja, mein Kind. Mama, ich brauch die. Trink. Nicht da. Doch. Wo denn? Trink endlich. Ja, Mama. Du hast recht. Du, Mama? So schön. Ja. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, mein Kind. Ach, Mama. Du, Mama? Was heißt Sirr? Was? Sirr. Spirr? Nein, Sirr! Sirr. Sprich besser. Kann ich doch nicht. Sirr. Sirr. Du bist nicht ägyptisch. Spirr, Mama. Hilf doch. Die Zahnärztin hat gesagt, wunderbar. Tut noch weh? Nein, Mama. Zeig. Ah, ah, ah. Schön, mein Ritzelchen. Mund auf, Mund zu. Fleh-geh. Was? Ich soll putzen. Kann ich. Du musst nur sagen, tu's nicht, dann mach ich. So ist es. Ach, Mama. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wo bist du, Mama? Neben dir. Wo? Allerzunächst. Ach, meine Mama. Mein Liebes. Ach, mein Schnäckelchen. Mama? Ja? Ich schlaf immer bei dir. So? Ist doch wahr. Leider, leider. Und dann wachen wir zusammen auf und gehen zusammen ins Bett. Und mein Tier ist auch dabei. Ach ja. Bist du jetzt schrecklich? Nein. Mein Tier sagt, es braucht Ruhe. Was? Ruhe. Hey. Dein Tier? Ja, mein Tier. Es heißt Häschen. Sag. Mein Tier. Häschen. Ein Hase. Kann ich nicht. Brauchst du auch nicht. Sag, Mama, haben mich die Leute gern? Ja, sehr. Stimmt es, Mama? Ja. Ich falle auch nicht mehr. Nein, nicht. Du kannst laufen. Wo du willst. Stimmt's? Ja. Oh, Mama. Und wenn wir am Meer sind, dann bleiben wir weit weg. Und ich und du haben Ruhe. Ja, Herzlichen. Mama? Warum? Warum? Weil ich dich liebe. In deinem Bauch? Dort warst du. Erzähl. Also, der Papa war da und dann haben wir gedacht, ach, die Kathrine. Und dann hat's gedonnert und gedauert, bis du aus mir herausgekommen bist. Es war schwierig, aber wir konnten es. Und ich? Du warst da. Wo? Bei uns. Nochmal. Also, du bist gewachsen und gewachsen und wurdest immer größer, bis du keinen Platz mehr gehabt hast. Und dann kamst du heraus und deine Lippen sahen damals schon so aus wie jetzt. Wie? Schön, meine Tochter. Du warst schön. Bin ich, Mama? Ja, bist du. Warum weinst du? Weil du meine Tochter bist. Ach, Mama. Ich bin doch da. Was hast du gesagt? Sure. Kann ich auch. Ach, Mama. Bist du da? Ja. Warum? Weil du nun auch laufen kannst. Oh ja! Wirklich? Ich bin gefallen und gefallen. Und der Papa hatte immer Angst. Dieser Papa, nicht wahr? Ja. Magst du ihn? Ja. Gell, ich kann jetzt gut sprechen. Ja, sehr. Bist du traurig? Nein. Mama, was ist? Nicht. Stimmt nicht. Ein. So. Ein Sir, eine Suri. Vortrefflich, mein Kind. Sag nicht so. Nein. Der Papa ist toll. Ja. Ein großer, einen großen, einen größeren gibt es nicht. Ja. Liebst du ihn? Ja. Und ich bin in eurem Bauch gewesen. In dem Bauch. Von wem? Papa. Ach, ja? Stimmt. Nein, in meinem. Mein Schätzelchen. Ja? Wir müssen jetzt schlafen. Ja, Mama. Komm doch. Nein. Weshalb nicht? Mach mir die Kette auf. Welche? Das Primmel. Das Primmelchen. Das Geschenk. Es heißt Schmuckstück. Bist du stolz auf mich? Ja. Gell, Mama? Ja, bin ich. Aber der Papa und die Oma und die Oma, nein, die Mutter von Papa und meinem Bruder und der andere Bruder, der Sohn von meinem Papa. Hör auf! Und die Katzen, Paule, Frau Schäfer, Muschi. Nicht richtig, nur zwei. Paule, Frau Schäfer und Muschi. Nein. Blöde Mama. Blöde Katrine. Jetzt weine ich. So? Ja, guck zu. Tu ich. Wo ist Papa, Oma, mein Bruder? Waschen ab. Was? Lavaselle, das Geschirr. Mama! Nicht so! Doch! Ich muss noch mal. Was, Mama? Hinaus ins Bad. Was? Mich waschen. Wo? Weißt du doch. Darf ich mit? Nein. Nicht vergessen, hast du gesagt, Mama. Wichtig. Was? Waschen. Was? Das Schlitzlein. Weshalb? Es stinkt und stinkt, gell, Mama? Und im Kindergarten? Rudi ist vorher, nein. Immer geht da so schnell. Und dann habe ich ihm die Hose gemacht. Schlimm, Mama? Nein. War die Mutter von Rudi da? Wer? Die Mutter von deinem Freund. Ich kann doch sprechen. Die Jugoslawin. Sie riecht gut. Hat mir einen Fingerlutscher geschenkt. Wieso kennst du das? Neulich. Nach dem Abschied, wenn dich das Taxi abholt? Sag ich nicht. Wann, Herzelchen? Sag ich nicht. Dann schlaf. Nein, du musst ins Klo. Nein, zum Bad. Geh doch, blöde Kuh. Selber. Nein, du. Nein, du. Mama, jetzt gehen wir zusammen. Und dann schlafen wir. Abgemacht? Willst du noch Milch? Ja, mit Röhrchen. Hole ich. Nein, Mama, ich. Bleib liegen, endlich. Ja. Was? Gell, Mama? Ohne mich nix. Wie bitte? Was? Nie echt. Nein. Musst du lachen? Ja. Ja. Ich auch, Mama. Beruhig dich. Bimba, ich bin doch da. Was? Oh, kleines Kind. Bin ich? Ja, Liebste. Nicht weinen, Mama. Nein. Ich liebe dich. Ich dich auch. Schlaf? Ja, möchte ich gern. Noch nicht. Strippe, Säge, bleib bei mir. Ich nicht. Was dann? Anna Kathrine Pilutsch. Wer? Anna Kathrine Pilutsch. Wer ist das? Ich. Wessen? Anna Kathrine. Trine, weißt du doch. Pilnutsch, Fleiß, Dringlichkeit. Pilnick, die Felle schwimmen davon. Hast du Angst? Ja. Wo ist der Papa? Da. Wo? Überall. Wo ist der? Weg. Wo? Weg. Bist du traurig? Ja. Und dein Papa? Weg. Alle? Ja. Warum? Weil es so ist. Nicht wahr, Mama, sag doch. Weil du mein Herzle bist. Der Rudi weint auch, wenn er allein ist und mir nichts wegnimmt. Kennst du den Vater von Rudi? Klar. Der Rudi weint, aber manchmal kommt sein Papa. Der ist groß wie mein Papa. Und dann fliegen wir. Alle Kinder schauen zu und die Erzieherinnen. Ist das wahr? Ja, Mama. Und dann? Packen wir die Vesperbrote aus. Ich kriege von Chloe einen Pudding und Rudi gibt mir Gurke. Und ich verteile ein Stück Butterbrezel. Wen? Wem? Mama, kennst du nicht. Wahrhaftig. Was? Ich kenne deine Kinder nicht. Mama, komm doch mal. Der Papa sitzt da und macht Lego und Flugzeuge. Wann? Immer. Wann immer? Vor der Vesperpause. Wann? Weißt du doch. Nein. Blöde Kuh. Selber. Nein. Soll ich die auch mal abholen? Ja, ja. Kann nur der Papa. Mit dem Rad. Mit dem Fahrrad. Mama, nicht klug. Ja. Bist du? Nein. Mama, liebe Mama, Frau Schäfer, Muschi, mein Bruder, Paule, Oma. Weißt du, was ich noch kann? Ich ziehe die Strümpfe an und trete auf den Balkon. Ja? Und dort gieße ich die Blumen. Frau Schäfer, Mutschi, Paula, mein Bruder. Hör auf. Was, Mama? Hör auf! Bist du müde? Ja. Schade. Wieso? Was? Mein Stück. Gell, Mama? Du brauchst mich. Jeden Tag. Mach den Vorhang zu, die Stoffe. Bravo. Es brennt. Es brennt. Es ist schon nachts. Nein. Doch. Nein, hell. Sommerzeit. Ach. Mama, du musst aufs Klo. Lass mich riechen. Jetzt nicht. Warum nicht? Weil ich nicht mehr will. Geht nicht. Doch. Mama, wenn der Papa da ist, erzählt er. Dumme Maus. Ja, Lina, gehört mir, wie mein Tier. Der Hase, das Häschen. Nein, mein Tier. Bitte sehr. Mama? Ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Mama? Du bist auch alt. Richtig. Dein Kopf ist alt. Dein Bauch ist alt. Und ich habe deine roten Fußnägel weggenommen. Sind kaputt. Hast du getan? Dann sterben, hast du gesagt. Muss ich dann tun? Nein, Mama. Aber ja. Wo? Im Bad. Wo? Wenn ich tot bin. Aber du bist es noch nicht. Du? Bin tot. Was denn? Du kannst mich nicht mehr sehen und ich klettere zum Himmel hinauf, wo alle sind. Wer? Oma, Großvater, Uroma, Muschi, Paule, Frau Schäfer. Stimmt nicht, sind da. Nein, gehen weg. Nein, sind da. Blöde Mama. Nein, sind dann weg. Der Papa? Auch. Wo? Im Himmel. Gelogen! Warum? Rudi hat gesagt, alle kommen wieder. Immer. Schlaf jetzt. Mama, wir müssen sprechen und sprechen. Und der Papa ist nicht tot. Nein. Weißt du das? Ja. Kitzel. Wie du willst, Mama. Und du? Schau zu. Mama? Ja. Mich juckt. Was? Reizungen. Reizungen. Reizungen. Dreh dich um. Kein Platz, Mama. Schlafsack auf, Schlafsack zu. Du bist auch so. Soll ich lüften? Nein. Du kriegst eine neue Milch, Rollern hoch, Luft wieder zu und dann schlafen wir. Verdrang. Verdruss. Was? Blöde Kuh. Willst du den Topf? Hol ich, aber dann Schluss. Mama, du lügst. Ja, Herzlichen. Mama, ohne mich bist du allein. Hier. Wo ist Papa? Weg. Im Grab. Du hast meine Oma, Muschi, Paula, Frau Schäfer. Genügt. Nein. Warum nicht? Weil es so ist. Ist dein Papa tot? Ja, im Himmel. Stimmt nicht. Dein Papa ist da. Wo? Weiß ich nicht. Erzähl. Mein Tier sagt, oh, Kathrine Pilutsch, geh, du Held. Richtig. Nochmal. Oh, Anna Kathrine Pilutsch, Isabellastraße 35, Ecke Bauerstraße, Telefon weiß ich nicht. Hör zu. Mein Papa war groß und stark, hat Zigaretten geraucht. Wie meiner. Hör zu. Er war Pfarrer, hat Gottesdienste geleitet. Wir wohnten am Friedhof in einem Haus mit Treppe. Und als ich so klein war wie du, habe ich zugesehen, wie mein Papa die Glocke im Turm läutete. Um 6 Uhr und 9 Uhr, um 12 Uhr, um 3 Uhr nachmittags, abends, um 6 Uhr und um 10 Uhr nachts zuletzt. Freiwillig. War dein Papa arm? Ja. Und seine Mama? Seine Frau. Meine Mutter. Deine Oma. Hier, 2 Zimmer weiter. Weiß ich doch. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Wenn du alt bist, Mama, dann hast du mich. Stimmt. Und wenn du weinst, schauen wir ins Grab. Wir sehen uns doch. Nein, er hat keins. Mein Papa war im Krieg. Ging, als ich noch klein war. Kam nie mehr. Er ist gestorben, weit weg. Wir haben geweint und geweint an den Fensterscheiben. Und dann fassten wir uns wieder. Was? Wir hatten nichts zu essen. Haben wir einen Teppich verkauft. Dafür bekamen wir 4 Kilogramm Mehl und 1 Kilo Honig und die Schnauze von einem Schwein. Wie was? Den Kopf von einer Sau. Getötet? Haben wir gekocht. Reichte eine Woche. Und die Knochen und Zähne nagten die Katzen ab vom Friedhof. Paula, Muschi, Frau Schäfer, mein Bruder und der Sohn von meinem... So was. Schön, Mama. Wir müssen jetzt schlafen. Beeilung. Nein. Selber. Durcheinander oder zu dritt. Nicht so, blöde Kuh. Sterben. Sterbt nicht, hör zu. Warum erzählt deine Mama nichts, meine liebe Oma? Weil sie nicht kann. Warum? Hat geweint und geweint. Ist aber immer noch da, wenn du aus dem Kindergarten kommst. Jeden Tag. Ach, die Oma mit den Bohnen. Frau Schäfer, Muschi, Paula. Hör auf! Deshalb. Schlaf jetzt. Mama, ich kann springen, 2 Stufen. Papa sagt, nachgeben, gib doch nach. Bequemlichkeit. Sagt, der Papa ist der König. Ja. Ist wahr? Ja. Dein Vater ist im Grab, Mama. Wir fahren hin und gucken. Neugierde, hat Papa gesagt, ist eine Tugend. Hat er recht. Nicht wahr, Mama? Schlaf jetzt. Nein! Mama, ich friere. Deck dich zu. Splendid. Was sagst du? Ist so hell. Dreh dich um. Ich muss noch lesen. Was? Kriminalerzählungen. Was? Eine Geschichte. Sag noch mal. Wenn du nicht aufhörst, gehe ich ins Bad. Ich komm mit. Nein. Doch. Wenn du nicht schläfst, bist du morgen müde und die Kinder im Kindergarten sind nicht mehr deine Freunde. Mama? Ja? Erpressung. Nein. Gell, Mama? Da staunst du. Nein. Ich weiß genau, du hast keinen Papa, aber ich hab einen. So? Mein Papa, dein Papa, Frau Schäfer, Oma, Paul, meine Brüder und Dalila. Daniela. Dann sind wir eine Familie. Ja, schlaf endlich. Wenn ich im Kindergarten K.O. verschütte, bin ich die liebe Anna-Kathrine nochmal. Sehr gut, Pilutsch. Der Rudi heißt auch anders. Und seine Mama? Nicht da. Weint und weint. Oh ja. Ist das schön? Ja. Mein Papa kommt. Und ich nicht? Nein, du hast Angst. Wer hat das gesagt? Ich. Wer? Ich. Du lügst. Tue ich nicht. Dein Papa ist tot. Und deshalb bist du traurig. Wie schade. Dein Papa ist mein Großvater. Aus Hawaii. Aber der kommt immer nur einmal und ist müde und braucht Zigaretten. Hör zu, Herzelchen. Ja, Mama? Du bist die Letzte. Ja? Unser Schmuckstück. Nach dir kommt niemand mehr. Ist nicht wahr. Oma, Muschi, Frau Schäfer, mein Bruder und Dalila. Hör zu. Deine Decke ist so dick. Ist mein Bett. Mama, rück. Mama, rück. Bleib liegen. Lüften. Willst du noch Milch? Nein, Topf. Gut. Nein, nicht. Was dann? Nie. Echt, blöde Kuh. Ruhe, Schnuckelchen. Hör zu. Es geht gut. Wir haben eine große Wohnung. Oma zahlt. Wir spielen Luftballon, Tischtennis. Kann ich nicht. Du, Mama? Die Pflanzen, Frau Schäfer, Muschi, Paule, deine Brüder, ich, Papa, die Türken, Delia, alle Leute. Meine Freunde. Ja. Und Jemil. Solche auch. Wichtig? Weshalb? Mama, sprich nicht so. Doch. Weil ich es jetzt sage. Wo wir sind, kommen Knochen aus der Erde. Finger, Schlüsselchen und Becken. Was, Mama? Die Gräber. Weiß ich. Du gehst zu deinem Papa und ich gehe zu meinem. Und wir treffen uns. Ich habe gesagt, wo wir sind, gehören lauter Tote hin. Sind da, im Grab. Schau zu, dort unten. Siehst du? Höhlen. Die Augen, den Rücken von Uroma und ihrem Kinde. Die Bäume ohne Äpfelchen. Ja, Mama. Bekannt. Was? Wer tot ist, ist im Himmel. Nein. Unten. Bakterien. Gestank, die Erde. Das Aas hebt sie nochmal. Was denn? Ein Mann mit Schaufel und Pickel. Kenn ich. Nein, kennst du nicht. Doch. Lina, die Milchmaus, Maus Schlafmütze und Wolke haben gesagt, sie wohnen jetzt unter dem Elisabethplatz. Maus Schlafmütze kommt aus Geltendorf, wo Papa und ich hinfahren mit der S-Bahn zu dem Jesus. Wohin? Der Hügel mit Christus. Der Berg Christes. Christi. Du gehst nie mit, blöde Kuh. Ja. Mama, ich liebe dich. Ja. Bist du müde? Ja. Hast du recht? Nein. Leg dein Tier weg und hör zu. Ja, Mama. Ohne Milch? Bitte sehr. Wir sind zusammen. Claro? Ja. Schau mich an. Ich habe die Wochentage und bin nervös. Du blutest. Weiß ich, Mama. Krieg ich auch, hast du gesagt. Bald? Wahrscheinlich. Gut. Glaub den Leuten nicht. Wenn dich jemand anfasst, dann spring. Komm zu mir. Weiß ich, Mama. Papa hat gesagt, Kopf ab. Dekapitare. Soll er haben. Warum? Weil du noch nichts kennst. Wer, wessen, wem, was, warum? Weil du Angst haben musst. Weinst du, Mama? Nein. Weil ich ins Grab schauen kann, wo Opa ist, mein Papa, Kunigunde, Fritz, der Blitz, zwei Hamster, Tante Weizen, Frau Schäfer, Moschi, Paul und mein Bruder, Tante Gitte, Mani. Bist du eifersüchtig? Ja, Ritzelchen, dreh dich zur Seite und sei brav. Was, Mama? Dass du meine Allerliebste bist. Du lügst nicht? Nein. Morgen wachen wir auf und putzen zusammen die Zähne. Ja, wir schlafen jetzt. Deck dich zu. Mhm, tue ich. Nochmal wieder so. Bitte nicht. Juchze. Was? Kann nur Papa und ich. Wie? Schlaf, Mama. Schlaf. Mama, hilf! Bin doch da. Ich hab geträumt. Geträumt. Bin da. Du nicht. Aber wahr. Nein, Mama. Papa weg, Oma, Opa. Bruder, Hawaii. Moschi, Paul. Ich muss weinen und seufzen. Tu es. Bist du ungeduldig? Ja, will lesen. Ein bisschen Ruhe für die Geschichte. Weißt du was? Nein. Wir erzählen nochmal und kuscheln. Du bist alt und ich liebe dich. Du bist meine Freundin. Nein, deine Mutter. Halt so, ich gehe auf den Topf und putze die Zähne. Und dann liegen wir Bauch an Bauch für beide. Einverstanden? Ja. Wie? Ich sehe dich nicht mehr. Doch, Mama, bin da. Wenn du nicht willst, gibt's keine Verlängerung. Warum? Löffelstiel. Hör zu. Dein Opa ist in Hawaii. Mein Vater, dein anderer Opa, ist tot im Grab. Deine Oma ist da, in der Wohnung. Jeden Tag nach dem Kindergarten, wenn ich noch arbeite. Und der Papa? Um die Ecke. Gell? Du zitterst. Nein. Ihr liebt euch nicht. Doch, Ritzelchen. Ihr müsst küssen und küssen. Umarmen. Ich weiß schon, die blöde Anna-Kathrine, die Brücke. Wer hat das gesagt? Niemand. Wer? Alle. Wer? Alle. Ist nicht wahr. Oh ja, Mama. Dumme Dinge sagen sie. Ärgert dich das? Ja, sehr. Nicht schlimm, Mama. Herzelchen, du bist die Größte. Weißt du, wenn jemand gegen dich ist, dann schrei. Und sofort bin ich da, Capito? Ja, Mama. Aber was soll ich tun? Papa sagt nicht so freundlich. Vorsicht, Argwohn. Oma sagt, geh an der Hand in der Reihe. Ich sage Anna-Kathrine Pilutsch. Bald lerne ich lesen, schreiben und rechnen. Bravo, so ist es. Mama, deck dich zu. Schrei nicht so. Warum? Weil ich weiß. Ahnung. Was? Zähne putzen? Aufs Klo? Die Verena, die Arona. Die Arena, die Verona, die Aida. Oh, wir müssen schlafen. Dein Papa, mein Papa, Oma, Muschi, Frau Schäfer, mein Bruder... sind tot. Gelungen und verstunken. Und weshalb noch keine Ruhe? Aber mein Papa... Horch, Mama. Angenehm, hat der gesagt. Aus, Schluss, sonst gehe ich. Weil ich alles wissen muss? Weiß ich auch nicht. Nicht so laut. Dann dreh dich endlich um und schlaf. Lina, die Milchmaus. Maus, Schlafmütze. Kalkutta, nichts geltet. Gilt nicht mehr. Deine Allerbeste? Ich bin krank, krank. Hör zu. Kenn ich, Mama. Komm, wir gehen ins Bad und ich wische ab die Tröpfchen. Ich kann das. Nein, du hast zwei falsche Füße. Du schielst, sprichst schlecht und dein Loch im Herzen ist auch noch nicht zu. Mama, beachte. Ich kann jetzt springen. Zwei Stufen. Von der Treppe habe ich gemacht. Nützt nichts. Du hast gesagt, mein Kind, du kannst alles, was du willst. Lüge. Versprechen kann man brechen. Aber wenn du da bist, ist alles gut. Du kümmerst dich. Ich will weg. Ein eigenes Bett. Schlaf in deinem Zimmer und dann sehen wir weiter. Und die anderen Kinder? Schlafen nicht bei Mama und Papa. Stimmt nicht. Quatsch. Papa hat gesagt, bis zur Industrie waren die Kinder fußwärmer. 1, 2, 3, 4, 7, 10 Stück. Und immer wieder war eins tot. So ein Unsinn. Nein, wahrhaftig. Er ist betrunken. Aber dann geht er ins Bad und schluchzt. Weint er? Wenn er stolpert. Was? Er ist barfuß und jammert, wie ich bin. Die Zehen. Wir brauchen viele Pflaster. Und dann? Schlafen wir nach der Schwelle. Wo? Jeder in seinem Bett. Wo? Nebeneinander. Sag ihm, er kann sein Auto holen. Ich brauche es nicht mehr. Nein, Mama. Erklär's ihm. Du kennst ihn doch. Ich muss lachen. Dicke, fette Ausnahme. Hör auf, blödes Kind. Juchze. Hör auf. Juchze. Ich schlag dich. Hat Papa gemacht. Wusste ich. Mein armes Kind. Komm her. Mach den Mund sauber. Meinen? Ja, doch. Hysterie. Hysterie. Nimm mein Buch, die Geschichte, oder beiß ins Kopfkissen, in dein Tier. Mama, ich liebe dich. Bin dein Schätzelchen. Gute Idee. Wir sitzen im Baum. Jetzt aber raus! Was? Ins Himmelbett. Es tönen die Lieder. Der Frühling kommt wieder, simsalabim, salabim, salabim, salabim, duseladim. Ah, auf einen Ast der Kuckuck. Du bist 8, noch nicht in der Schule und ich arbeite den ganzen Tag. Weiß ich, Mama. Erschöpfung. Bürostrich. Spät, Mama, gell? 11 Uhr, zum Verzweifeln. Wenn wir nach Italien fahren, halten wir viel aus. Centig Stunden. Auf der Autobahn. 1.100 Kilometer. Mm. Oh, wie schön. Warum weinst du? Weil ich müde bin. Das kenne ich. Schau meine Bluse an. Selber angezogen, heute früh. Willst du weg? Nachts? Sag, was bist du ohne Milch? Nichts. Gebrauchbarkeit. Wessen? Ihr streitet, trinkt Kaffee und schaut euch an, aber mich nicht. Möglich. Wenn ich tot bin. Ein Engelchen. Mama, gesteh. Hat er gesagt? Ich fahre mit Papa vorn auf dem Fahrrad. Wir holen Eis und dann essen wir es zusammen. Kugeln war Niglia. Hast du Angst? Ja. Wann? Wenn du überholst. Dann achte, dass ich nicht erschrecke. Einverstanden. Du bist eine Gefahr. War Papa da? Nein, blöde Kuh. Also, wenn er kommt, freuen wir uns. Nicht wahr? Mein Papa sitzt hinten mit mir und wir fahren zusammen in die Ferien. Liebst du ihn? Sagt er auch, Mama. Und dann? Ich kann noch nicht so gut sprechen. In der Tat. Ich heiße Anna-Kathrine Pilutsch, spät in der Schule. Ja, meine Liebe. Nein, ich habe schlechte Augen und ein Loch in der Brust. Und wenn ich stolpere, lachen sie. Wer? Die Kinder. Schlecht. Sehr schlimm. Jetzt schlafen wir aber im Himmelbett. Wie schön. Gell? Wagst du nicht? Wir gehören zusammen und sonst nichts. Ich erschlag dich. Was, Mama? Hör nicht zu. Ich wasche die Tropfen ab und dann ruhen wir. Ja. Dann geh doch! Nein. Warum? Zu spät. Wenn der Rudi mich würgt, wer? Dann sage ich, Rudi, hör auf. Und wir klemmen ihn hinter den Tisch. Und dann? Tut er schlagen. Und du? Ich schlage auch. Und er? Wir nehmen ein Pustler. Weißt du doch, Mama. Zum Beispiel die Tankstelle. Tankstelle. Rot und blau. Rudi beißt in ein Stück, schaut, lässt fallen. Und dann? Wir geben und führen und er freut sich. Warum? Du bist blöd, Mama. Dort. Wo denn? Im Kindergarten. Ich will nicht mehr hin. Alle schlagen mich, Mama. Hilf! Ja, mein Kind. Sagst du jeden Tag? Gewiss, mein Herz. Und ich? Du warst in meinem Bauch. Mein Tier. Das Häschen. Mein Tier. Wichtig, Mama. Schlaf nicht, lach nicht. Einverstanden. Mama, wenn Papa da ist und nicht mehr schreit... Na bitte. Wenn Papa erzählt von Maus Schlafmütze und du bist Lina, die nach Geltendorf ausgewandert ist... Dann ist alles wieder gut, ja? Ja, will ich. Nein. Warum? Weil es diese Mäuse nicht gibt. Doch! Bravo, brava. Sprich nicht so, ich bin nicht dumm. Ja, herzlichen. Verzeihung. kein Echhörnchen, hast du gesagt. Mit der Stimme Gottes in New York. So? Oh ja. Du warst geflossen. Beflissen. Ich hasse sie. Warum? Weil sie keine Kinder sind. Warum? Wie zum Beispiel du. Dreh dich um und deck dich zu. Mama? Was denn? Hör zu. Ja? Wenn ich tot bin, Frohsinn, weil ich dann die Letzte bin. Nochmal. Stimmt? Kann sein. Wagt aber niemand. Mama, stimmt? Ich bin immer da, was auch passiert. Du kannst dich auf mich verlassen. Gut, Mama. Jetzt lese ich aber. Erzählst du morgen? Wenn ich es noch weiß. Du bist meine Freundin. Ich liebe dich. Ja, sehr. Ich schlafe jetzt. Für wahr? Oh ja. Bitte. Was denn? Wenn's nicht gleich geschieht, werfe ich dir aus dem Fenster. Das darf man nicht. So? Glaube ich nicht. Es dauert nur kurz und hinterher werde ich weinen. Und weinen. Wärst du dann auch traurig? Ja. Weshalb? Weil ich nicht mehr da bin. Wo bist du dann? Tot, wie Frau Schäfer, die Katzen. Oma, mein Bruder. Wer noch? Willst du gern wissen? Ja. Mama, du beneidest mich. Wer hat das gesagt? Verrate ich nicht. Wer? Nicht Alfred der Frosch, nicht Rimini, nicht Lina, nicht Kalkutta, keiner. Nochmal? Keinerlei. Von mir aus. Posament. Was? Posamentenhaftigkeit. Was? Verstehst du nicht? Ich bin jetzt tot. Ja, schlaf. Du bist nicht mehr da. Wie du willst. Ich sehe nichts mehr. Nichts! Es geht vorüber. Mein Bauch tut's weh und im Gang. Wo? In den Ohren. Lass mich lesen. Bleib liegen. Vielleicht kommt das Sandmännchen. Gibt es nicht. Egal, wird so sein. Warum? Weiß ich nicht. Schluss. Willst du die Kopfhörer? Musik? Nein, tut weh. Dann nicht. Mama? Unwirschheit, sagen die Erzieherinnen, macht dumm. Von 8 bis 2 Uhr Nachmittag ledig ein Auto. Sonst noch was? Was? Es ist spät. Wir waren auf dem Topf. Du hast abgewischt. Dreh dich um. Soll ich sterben? Willst du? Mitnichten. Dann spring. Ich warte. Zieh den Rollladen hoch und beug dich hinaus. Aber das kannst du nicht. Du bist hinten dran und in meinem Bett. Weil ich ein schlechtes Gewissen habe, als sei ich schuld, dass du so bist. Obwohl ich weiß, es stimmt nicht. Es ist nur eine Laune. Ein Bündnis der Natur. Doch ich schwöre, sage dir nicht mehr 180 Mal, wie man aufschließt, außen die Tür nach rechts, innen nach links. Wenn du es nicht begreifst, mache ich es selber. 10, 20 Jahre lang, bis du es kapierst. Verstehst du? Ich liege nicht da jede Nacht in Sorge mit dir zur Beruhigung. Ich bin auch noch da. Möchte weg, hinaus. Will nicht mehr gerührt sein, dass du die Tröpfchen zählst. abtupfst, einzeln in Papier wickelst, als sei ich eine Fee. Macht mich wild. Wenn ich aus dem Bürohaus komme, wo ich, hör zu, alles Geld verdiene, das ich verdienen muss. Lausch, kleine Maus. Denn ich lag nie so in einem Bett nebeneinander. Meine Mutter, deine Oma, hat mich daraus verdammt, als ich noch kleiner war. Nach dem Krieg, sie hat monatelang Fieber gehabt und starb beinahe. Und hat mir immer wieder gesagt, ich sei schuld und deshalb seien ihre Schamlippen zu groß geworden, weil ich gekommen bin. Hör zu, ich habe es verkraftet. Pflückte, als ich in die Schule kam, wo du auch bald sein wirst, Blumensträuße und brachte sie nach Hause. Aber sie stand am Fenster, weinte und beachtete mich nicht. Wieso? Weil ihr Mann nicht zurückkehrte aus dem Krieg. Seitdem hat sich nichts geändert. Nur als ich dich im Bauch hatte, dachte ich, oh, wie schön. Aß, trank, wurde dick, fühlte Wohligkeit, schwamm durch die Wohnung. Es waren deine Ärmchen, Vater und Mutter zusammen, die ich spürte. Aber was ist geschehen? Blaue Lippen, Grippe, Loch im Herz, Heidelbeermund, verrenkte Hüften, Schwäche, Schielerei. Kein Kriechen, schlechter Gang jahrelang. So dass sich dein Vater immer noch wie ein Orang-Utan aufführt. Und zu dick warst du auch. Mama, bin ich nicht. Nicht mehr. Du hast übertrieben, weil du mich liebst. Ja. Ich verstehe es, weil ich noch ein Kind bin. Nicht möglich. Ich habe einen Vater und einen Opa, der bei der Eisenbahn ist. Und du hast nichts. Ja. Täuschung. Sprich nicht so. Blöde Kuh. Ja, herzlich. Weißt du, ich glaube, ich muss ins Himmelbett. Gern. Aber wohin, wohin? Ins andere Zimmer? Zu deinem Tier oder in die Küche, eine Tür weiter. Geht nicht. Wieso? Allein. Hör zu, ich habe einen Vater gehabt. Das Einzige, was ich aber kenne, ist ein Friedhof. Weil mein Vater im Krieg war und Pfarrer gewesen ist. Und was habe ich gemacht? Hör zu, ich bin hinausgegangen, als alle im Zimmer waren, bin zum Friedhof gleich hinterm Haus, bin durch die Gänge gelaufen, sah die Denkmäler an, die großen Steine, lesen konnte ich noch nicht. Und dann war da ein frisches Grab für den nächsten Tag und ich bin hineingeschlüpft. Hätte ich auch gemacht, Mama. Weil ich es getan habe. Nein, sondern weil die Oma noch da ist. Der Papa, mein Bruder, Frau Schäfer. Dummes Zeug. Soll ich dir Zigaretten holen? Ja, bitte. Mach ich. Bist du dann wieder lieb? Nur noch 2 Minuten. Genügt. Und wenn ich dir den Kopf abreiße? Tu es so, Mama, tu es. Nein, mein Kind, so nicht. Blöde Kuh. Warum? Dreh dich endlich um und lies deine Geschichte. Ja, Entfernung. Ja, Mama. Raus, Tür zu, Schluss. Du hast recht, gute Nacht. Vergiss dein Tier nicht. Niemals. Also dann, ich schaue nicht mehr nach. Gute Nacht. Eleonora Duse. Das neue Kleid aus dem Olympiazentrum ist sehr schön, Mama. Vielen Dank für die Ausgabe. noch ein Steg. Wahrlich. Im Frühling der Sommer, im Herbst auch der Wind. Es schreitet der Bauer durch Felder, geschwind. Ich lese, konzentriere mich, will schlafen. Wenn du es nicht kannst, geh zu Oma. Oder Papa. Bitte. Zieh dich an, nimm Milch, dein Tier, ich bring dich über die Straße. Geht nicht. Doch, auf. Ernstlich? Ja. Dann gehe ich. Es ist 11 Uhr. Morgen fahren wir. Ich brauche Ruhe. Wo ist mein Tier? Mein Tier! Mama, der Bademantel, Papier, Milch und das Mäppchen für die Schule. Ich bringe dich hinüber. Ziehe mich an, stelle den Wecker und hole dich wieder morgen früh. Brauchst du nicht. Papa bringt mich. Eben drum. Was heißt das? Dass er es macht. Weiß ich, Mama. Auf der Treppe? Was? Sie küssen sich. Dann fällt er tot um. Nie. Aber wir. Mama, du bist da. Jeden Tag. Auch im Auto. Und dann fahren wir, bis wir nichts mehr sehen. Ich halte das aus, ich schwöre es, Tag und Nacht. Weiß ich mein Schmuckstück. Ohne dich gäbe es mich nicht. Und ich? Du wärst dabei. Auch tot? Wahrscheinlich. Wir bleiben zusammen. Immer. Nein. Doch. Papa sagt, jeder wird alt. Urälter. Möchte er gern. Aber er hat recht. Ja, der Papa. Und wie lange dauert das? Ewig. Im Kindergarten haben sie gesagt, wenn du in die Schule kommst, dann husch kannst du lesen, schreiben, rechnen. Wird nicht so sein. Warum? Auf jeden Fall. Und wenn nicht, Mama? Helfe ich dir. Auch in Italien? Geht dann leichter. Ganz leicht. Wirklich? War immer so. Schlaf jetzt. Tut so weh. Ich hab dir gesagt, Hände weg. Hühner picken. Brocken hinwerfen, nicht reichen. So ist es auf dem Land. Blödes Italien. Hühner wehren sich. Ich auch. Dann denk daran. Ein Huhn hat auch Angst. Du bist viel größer. Und du? Ich weiß, wie man es macht. Wie denn? Man muss sich wehren. Oder listig sein. Was heißt das? Genau beobachten und das Richtige tun, was einem hilft, ob groß oder klein. Mama, warum bin ich dumm? Bist du nicht? Die Kinder ärgern mich und sprechen so schnell. Ich kann nichts machen und dann falle ich hin. Ist doch viel besser geworden. Nur noch zweimal am Tag. Sie spielen Verstecken, aber ich kann nicht geschwind laufen. Macht nichts, geh langsamer. Sie zählen. Ich verstehe nichts. Das ist Italienisch. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Dieci. Na also. Nützt nichts. Stoßen mich. Hau, schlag sie auch. Trau ich nicht. Tu's, mein Kind. Tu's, dann achten sie dich. Ich hab Angst. Aber im Kindergarten machst du's doch. Wenn wir zu wild sind, gehe ich vor die Tür und spiele und kämpfe im Garten, bis ich mich beruhigt habe. Ganz allein. Und die Erzieherinnen? Haben Rudi auf dem Schoß. Der weint auch immer. Spricht Rudi Deutsch? Klar, Mama. Warum? Nicht wichtig. Weinst du? Nein, Weinen tut gut. Weiß ich. Aber jetzt nicht. Ich möchte tot sein, wie du. Bin ich nicht. Nie, solange du lebst. Und die Frösche? Wer? Neulich, Mama, haben sie gesagt, Katrine, essen. Mangiare. Nein, essen. Tust du doch bei den anderen Familien. Der liebe kleine Frosch. Hast du? Der weiße Hund war da und die Wolke, von der du erzählt hast. Und die Hühner sind im Kreis gesessen. Und die Kinder haben im Hof ein Feuer gemacht mit Kartuline. Papier. Postkarten, blöde Kuh. Wir haben gebraten und dann haben wir geschmauest. Den Frosch? Nein, den Finger. Welchen? Mein Finger. Um Gottes Willen, zeig. Nein, nicht. Mein armes Kind, was war? Dreh dich um. Tut's weh? Nicht mehr. Ich war brav. Bra. Zeig. Ist es wahr? Och, Mama. Solche Schmerzen. Du lügst. Ich bin über das Feuer gesprungen. Und die Sandalen haben geknallt. Und dann haben wir Spucke genommen. Das hilft. Ein Huhn und der weiße Hund haben gekämpft. Och, der arme Frosch. Er hat gedampft. Aber geschrien hat er nicht. Und dann ist ein Adler gekommen. Der hat gesagt, Schluss jetzt. Er hat den Frosch geschluckt. Und hinterher haben wir dem Adler eine Zigarette geholt. Von wo? Aus dem Haus. Und dann? Hat er sie geraucht. Und dann? Schmeckt, hat er gesagt. Mille grazie. Und dann? War alles vorbei. Kneifen, schlagen, spucken, du Arschloch, Sau! Nicht schon wieder. Doch. Schlafen, nein. Die Grenze. Wir sind da, fühlen uns wohl und schwitzen. Gute Nacht. Erzähl, liebst du mich? Das weißt du. Und der Papa? Auch. Glaube ich nicht. Weshalb? Weil er schlecht ist. Wieso? Ungeduldig. Auch gut. Neugierde, hat er gesagt, ist eine Tugend. Vielleicht. Mama, stimmt. Wenn wir unterwegs sind, gucken wir in jeden Keller von der Straße. Und neulich haben wir mit Türken gegessen. Süßigkeiten. Und dann hat einer den Kuchen angezündet. Es hat gebrannt und geschrien den ganzen Tag. Und in der U-Bahn haben wir gelacht und sind hin und her gerannt bis zum Bahnhof. Als du so spät nach Hause kamst? Nicht übel. War eine Ausnahme. Und jetzt brauche ich Kartutsche. Neuner Schrot. Was? Bang, bang, bang, bang, bang. Was? Enzo, Mariangela, Massimo und Franco. Wer? Die Kinder und der Vater vom Haus. Wir sind im Gebirge gewesen. Stets der Straße der Ameisen nach auf dem Pfad. Wer hat das gesagt? Ich. Nie und nimmer. Soll ich vorlesen? Stets der Straße der Ameisen nach auf dem Pfad. Bella Tau, Bella Tau, Rimini Sololo. Bella Tau, Hallo Lili, Quidi, Aschenbecher. Verstanden. Kantare. Ja. Mama, die armen Vögel. Er hat geschossen und geschossen. Und der weiße Hund hat gebellt. Und wir sind erschrocken. Enzo hat geschrien und gejubelt. Und Mariangela hat in die Hosen gemacht. Ohne Windel. Denk dir. Und dann? Sind wir wieder herunter. Hintereinander. Und der Vogel? Die Vögel? Nicht schlimm, passiert eben. Weiß ich nicht. Stell dir vor, die Vögel sind alle davon gerannt und Franco hat geschossen. Geschossen. Und der weiße Hund, der den Adler kennt, dem wir eine Zigarette gebracht haben aus dem Haus bei dem Feuer, die haben die Vögel gescheucht. Und ganz hinten, Mama, ich hab's gesehen, war deine Wolke. Gott sei Dank. Nicht so, Mama. Nicht wahr? Wirklich? Furchtbar, gell? Nein. Jetzt können wir sterben. Paolo, die Strandmaus, Lina, Frau Schäfer, mein Bruder, Alfred, der Frosch, Jojo. Hör auf. Nein! Es ekelt mich. Gehen wir zum Friedhof? Nein. Mama, sei nicht dumm. Du bist ins Grab geschlüpft. Im Grab sind die Kartusche. Gelb, weiß, grün, schwarz, rot, blau, oliv, orange, braun. 9 Stück, stimmt's? 1, 2, 3, 4. Ja. Also, wir sind in Italien, wo alles besser ist. Trotzdem, hört zu. Wir wollen uns erholen. Schön ist das Meer. Und ich denke, wenn wir so viel Wasser um unser Land hätten und Sonne dazu, dann wären wir nicht traurig. Mama, du bist ein Schatz! Dreh dich um und nimm dein Tier. Habe ich schon. Gut. Riecht vortrefflich. Sehr gut. Gute Nacht. Ja, Mama, schlaf. Ja, gern. Hab keine Angst. Nein. Ich kann jetzt springen. 2 Stufen. Begrüßenswert. Aber 3 noch nicht. Kommt schon. Und dann 4. Gelogen. Bitte sehr. Bitte sehr, Mama. Erstaunst du? Nein. Da staunst du was? Ja. Wenn wir zusammen sind, auf der Autobahn nach Italien, geradeaus, trotz Hitze oder Schnee, und du sitzt hinten 10, 12, 15 Stunden lang, dann fühlen wir uns wohl. Warum? Ich weiß es. Weil uns niemand mehr stört. Wir sind Meister. Und ich bin die beste Fahrerin. Gewiss, Mama. Ich kenne kein Kind, das so viel aushält. Keinen Hunger hat, keinen Durst. Vor jedem Tunnel sagt Licht an und sofort danach Licht aus. Immer weiter, wie du. Es ist, als wären wir im Himmel. Wir fahren und fahren. Und 3 oder 4 Mal an einer Tankstelle trinken wir Milch und Kaffee. Und der Schwimmgürtel und der Gummifisch hinten in dem langen roten Auto vom Papa werden immer größer. Und vorn sterben die Fliegen an der Windschutzscheibe, sodass ich anhalten und abkratzen muss. Und dann gehen wir beide beiseite und lassen es laufen. Und schon ist die Nacht vorbei. Aber wir fürchten uns nicht, sondern sind selig. Bestimmt, Mama. Habe ich etwas vergessen? Nein, nichts. Was aber? Dass ich dein Schatz bin. Mein Schmuckstück, mein Jedel, mein Hühnerchen im Städtler und überall. In Italien. Dort sowieso. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, bis morgen. Gute Nacht. Mit Mücken und Sansare. Wir beide. Oh, furchtbar. Alle frieren, haben kein Bett. Grämen, jammern. Wo ist Anna-Kathrine Pilutsch? Gleich daneben, neppig. Alfred der Frosch verschlungen. Paolo tot. Rimini auch tot. Hör auf! Ich hasse Eichhörnchen oder Mäuse und dann noch eine Stimme Gottes hier oder woanders. Wir sind da, auf der Welt. Die Katze mit einem Bein? Falsch, hat drei und bleibt. Lass mich noch ein bisschen lesen. Und wenn ich mir morgen weh tue, den Fuß in die Tür klemme, dann tröste ich dich. Und der weise Meister Jockel aus Radibo hätte gesagt, wessen Bein zu spät kommt, hat Glück gehabt. Beweis, er hat es noch. Verstehe ich nicht. Redekunst, Bescheidenheit, knirschend. Wie? Damit Fehler nicht so schlimm sind. Warum? Weil wir leiden. Wir? Oh ja. Gute Nacht. Allerseits. Vielen Dank. Mama. Daheim die Oma stirbt nicht. Sie ist ewig. Und der Opa auch. Er schläft und schläft. Und wenn er da ist, lachen sie, rauchen Zigaretten und ziehen Badehosen an. Wer? Beide. Und ich kriege Nudeln mit Soße, ohne Fleisch. Abgemacht. Mein Bruder fährt Motorrad, italienisch. Mein anderer Bruder muss sterben. Leider, leider. Sie leben, sie trinken Bier. Wenn du Lust hast, kannst du ihre Hemden und Hosen waschen, die sie jede Woche in die Küche werfen. Obwohl wir kein Hotel sind. Richtig. Wird geändert. Ich werde sagen, Brüder, falsch. Mama arbeitet. Papa hat kein Geld und ich komme in die Schule. Was dann? Umkehr. Gleich? Ja. Wie denn? Sie gehen und wir fühlen uns wohl. Kein Streit mehr, Friede. Geputztes Geschirr, saubere Betten, Lüftung, Einigkeit. Geht nicht. Hinaus mit Ihnen. Sind alt genug. Vor 50 Jahren wären Sie längst Familienväter gewesen, hätten sich gesorgt, bleich und arm. Oder wären davongelaufen in die nächste Welt. Wo, Mama? Nach Amerika. Hawaii? Auch. Es gibt überall Platz, doch nicht mehr bei uns. Wir sind in Italien. Gottlob. Bella Tau, Mono Lolo. Quietsche, quatsche. Auf einem Bein. Kann ich jetzt, Mama? Wo sind meine Ohrenstöpsel? Du hast sie wieder verschleudert. Kind, nicht jeden Tag und jede Nacht dieselbe Geschichte. Ich bin keine Kiesgrube. Was? Ich will, dass du jetzt schläfst. Bis morgen Nachmittag. Ich brauche kalte Milch und muss aufs Klo. Und eine Fliege hat mich gestochen. Furchtbar. Mama. Hm? Nein, nicht da. Weiter unten, blöde Kuh. Nun, warte halt. Ich gehe zu Papa. Ist nicht da. Doch. Nein, weit weg, unerreichbar. Mama? Ja. Hast du Freunde? Nein. Dann weiß ich. Wir nehmen alles mit. Käse, Paolo, den weißen Hund, Alfred, Oma, Frau Schäfer. Und dann noch die Reifen zum Schwimmen und die Pumpe und das Geld. Sicher. Und wir gehen auf den Friedhof und schlüpfen in das Grab, wo dein Papa war. Und denk dir, Mama, er flattert und freut sich. Willkommen. Habe ich gewusst. Ja, Herzlichen. Jetzt aber Schluss. Und wein nicht. Wir kennen das schon. Ja. Hand bitte. Ist da. Hast du Fieber? Nein, bin müde. Und es ist heiß. Ich bringe dir einen Stöpsel. Einverstanden? Nicht nötig. Alles trocken. Trotzdem. Hör zu. Alles gut. Nein, ich will es. Bitte. Du nicht? Nein. Dann bist du nicht mehr meine Freundin. Nein. Arschloch-Sau-Mama. Nein. Stinkt. In Ewigkeit. Hast du Taschenlampe und den Becher? Normal. Becher? In Ordnung. Dann schwimmen wir. Und ich halte den Kopf hoch. Ja. Hand bitte. Ja. Und Frau, beachte meine Wunden. Tu ich. Schläfst du? Ja, dumme Kuh. Und wenn ich nicht mehr lebe? Ruhe! Komm, wir gehen hinaus aufs Dach. So darf man mit Kindern nicht sprechen. Wieso? Sind gering und haben ein Recht. Welches? Als du klein gewesen bist, hat dich ein Hund gebissen und immer zeigst du es an den Beinen. War schlimm. Ich habe geschrien und geweint die ganze Strecke. Und deine Mama? Tröstete mich. Immer? Hatte keine Zeit. Wir liefen durch die Nacht stundenlang. Sie hatte einen schweren Rucksack auf mit Rüben, Kartoffeln und einem Glas Honig darin. Wo? Im Krieg. Was? Feuer. Bomben, Hunger, Granaten, Angst. Keine Schuhe. Warst du froh? Nein. Und der Papa? Kannte ich nicht. Tot? Nein, lebte irgendwo. Mama, wer verheiratet ist, ist ewig. Komm, wir gehen hinaus und tanzen auf dem Dach. Ich falle nicht. Ziehe meine Stiefel an, richtig? Mein Stück. Völlig. Wer zuschaut, kriegt Bröckchen. Wie? Essen. Die Hühner, Ente, Alfred, Frau Schäfer. Hör auf. Wenn du so weitermachst, lasse ich dich allein und gehe. Wohin? Davon. Einfach? Ja. Und ich? Du bist dann eine Waise. Was? Ein verlassenes Kind, das trotzdem groß wird, ohne mich. Traust du dich? Glaube schon. Ich bin dumm. Kann nicht gut sprechen. Und nicht Fahrrad fahren. Und auf dem Turngerüst sind alle oben und ich nicht. Macht nichts, du lernst es. Wann? Dann. Wann? Wenn du älter bist. Und du? Bin es dann auch. Schwierig, Mama. Ja, sehr. Soll ich dich massieren auf dem Rücken? Ja, bitte. Kann ich? Mhm. Und wenn du Sonnenbrand hast, Vorsicht. Kennst du? Mit den Händen auf und runter. Nicht zu kräftig. Wunderbar. Eben, Mama. Wir beide. Genau. Und wenn du müde bist, trau dich. Was? Wir gehen nach Hawaii zu Opa. Ist tot. Macht nichts. Er guckt heraus mit seiner Zigarette und Oma kocht Nudeln. Und Hörnchen. Und ich? Wir sind auch in dem Grab und begeistern uns. Komm mit. Wir steigen aufs Dach. Und fliegen davon. Endlich. Zieh deine Schuhe an, Mama. Und die Bluse. Wo ist sie? Krieg ich deine Hose, bitte, bitte. Und denk dran, im Kindergarten sagen sie, wer nicht isst, hat auch einen Vorteil. Gelingt schon. Sehr gut. Die Taschenlampe? Brauchen wir nicht. Doch, sonst stolpere ich. Tu mir weh. Keine Batterie mehr. Le Briquet. Was? Feuerzeug, weißt du doch. Wer hat das gesagt? Gott. Schon wieder. zieh die Badehose an, wir gehen. Keine Angst, Herzelchen. Wo ist deine Hand? Ein Moment, Mama, die Brille. Auch wahr. Sonst siehst du nichts. Ja, schade. Papa hat gesagt, wir lieben uns. Komm schnell. Auf dem Dach sehen wir die Sterne. Wo sie sind. Die Welt. Wer, Mama? 20, 30, 100 Jahre lang. Damit du nicht stirbst? Ja. Und schlaf, dreh dich um. Komm bitte. Bin doch da. Hast du mir versprochen? Und jetzt? Sind wir wieder zurück. Schade. Warum? Domenico, der Kistenmacher für die Fische, der uns das Grab gezeigt hat, die Marmorhäuser, die Kathedralen, wo wir waren. Er schwindelt, lügt, übertreibt. Habe ich gemerkt, Mama. Er ist alt wie du. Stimmt. Und jetzt? Leben wir weiter. Warum? Weil du noch klein bist. Gell, Mama? Du liebst mich. Ja. Rettung. Blöde Kuh, ich bin müde. Ich auch. Milch, Mama, Milch. Neben dir. Hast du schon gesagt? Nein, du. Nein, du. Dann können wir zusammen sterben. In dem Auto, auf dem Dach. Ja. Es dauert nicht lang. Nein, nicht. In Italien. Wo alle sind. Oh ja. Vollbracht. Was sagst du? Morgen ziehst du mein größtes Hemd aus Netz an und ich fotografiere dich. Mund auf, Kopf hoch und die vielen Haare, die du nicht hast. Schön. Ja. Soll ich tot sein? Nein. Du musst nicht sterben. Nein. Abgemacht. Ich kann springen. Dreh dich um und schlaf. Ich höre nichts mehr. Was denn? Das Restaurant. Vorbei. Ich stopfe Tomaten in die Ohren, teure Soße, Öl, Sand vom Meer. Jetzt höre ich wieder, Mama. Ja, mein Kind. Bist du mutig? Ja. Wir gehen aufs Dach. Hand in Hand. Wie immer. Und der Papa? Steht unten und schaut zu. War? 30, 50, 100 Jahre lang. Weil wir zusammen sind. Oh ja. Glaubst du? Es gibt nichts außer uns. Und wenn wir sterben, Mama, schlimm. Aber ich habe Verdacht. Was? Du hättest es gern. Ja. Mama. Dann tu's doch. Nein. Hast du Angst? Ja. Dreh dich um und hör zu. Ja? Gute Nacht. Gute Nacht, Herzelchen. Immer, Mama. Liebst du mich? Dich auch. Ich dich auch. Mama, und wenn wir tot sind, bist du da? Versprochen. Sie hörten Der Garten, Hörspiel von Günther Herburger. Die Personen und ihre Sprecher waren Mutter Hildegard Schmal, Tochter Ilse Ritter, Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Musik Peter Zwetkow, Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks Baden-Baden aus dem Jahre 1983.